80 Sachen im Mini nach Kiel. Ein Tank voller Sprit, wir brauchten nicht viel. Wir folgten der Sonne, den Sternen und spürten den Wind. Wir grillten auf Alu und schliefen auf Sand. Wir lachten und tanzten uns um den Verstand. Wir hielten uns nicht an die Zeit und liebten uns blind. Dass es uns noch gibt, wir haben uns nie verloren. Teilt in Träume und Tränen und haben uns nie angelogen. Dass es uns noch gibt, sind füreinander geboren. Ganz egal, was passiert, unsere Liebe geht nie verloren. Dass es uns noch gibt. Dann hat die Welt uns eingeholt. Wir haben auch manchmal zu viel gewollt. Verloren uns aus den Augen, doch nie aus dem Sinn. Doch so wie heute haben wir lang nicht getanzt. Wir leben das Leben, umarmen die Angst. Du und ich und die Freiheit, weil wir unzertrennlich sind. Die Bilder von damals tragen uns noch heut. Dass es uns noch gibt, wir haben uns nie verloren. Teilen Träume und Tränen und haben uns nie angelogen. Dass es uns noch gibt, sind füreinander geboren. Ganz egal, was passiert, unsere Liebe geht nie verloren. Dass es uns noch gibt. Dass es uns noch gibt.